Okey. Guten Abend. Guten Abend, Herr Doktor. Mein Name ist Uslu Gülleri. Ich bin auf dieser Station als Assistentarzt tätig. Würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Aber natürlich, deswegen bin ich ja gekommen, Herr Doktor. Ja, danke schön. Zuerst möchte ich einige persönliche Fragen stellen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Julia. Wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist Julia und mein Nachname ist Weingärtner. Könnten Sie bitte Ihre Nachname buchstabieren? Weingärtner Walter Emil Ida Nordpol Gustav E mit Umlaut Richard Theodor Nordpol Emil Richard. Weingärtner. Weingärtner, genau. Weingärtner. Mit zwei Punkten hier. Ja, Frau Weingärtner, wie alt sind Sie? Ich bin 36 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? 3.8.86. Ja, wie groß sind Sie, Frau Jagner? Weingärtner? Weingärtner, ich bin 1,78 Meter und wiege. Und wie wiegen Sie? Ich wiege 73 Kilo. 73 Kilo. Ja. Ja. Und ja, Frau Weingartner, was für Sie zu uns? Herr Doktor, ich habe jetzt schon seit Wochen immer wieder kehrende Unterbauchschmerzen. Das wird mal besser und dann kommen sie aber immer wieder. Und jetzt seit gestern sind die ganz heftig. Ja, und wie lange dauert diese Schmerzattacken? Also jetzt, seit gestern anhaltend. Also ich habe wirklich seit gestern Abend extreme Krämpfe und Unterbauchschmerzen. Das wird nicht besser. Und wie Sie sehen, ich muss immer heulen. Und ich weiß nicht, was es ist. Das kommt immer wieder. Ich weiß schon. Wo ist Ihre Schmerzen genau? Im unteren Bauch. Unteren Bauch. Strahlen diese Schmerzen irgendwohin aus? Also das ist im unteren Bauch, das strahlt mal nach rechts, mal nach links aus, aber so in die Leisten. Aber ich kann es nicht genau sagen, es ist mal rechts, mal auch links. Aber es ist mehr auf der rechten Seite und in der Mitte. Okay, und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala eines leichter sehen starker entspricht? Also jetzt seit gestern würde ich sagen schon bei 7, 8. 7, 8. Und haben Sie bemerkt, gibt es einen bestimmten Auslöser für diese Schmerzen, zum Beispiel nach dem Essen oder? An sich jetzt nicht. Das kam jetzt spontan. Spontan. Ich habe auch keinen Durchfall. Der Stuhlgang ist normal. Okay. Ich kann es nicht, ich weiß es echt nicht. Das kommt so. Ja, und Sie haben erwähnt, haben Sie keinen Durchfall? Haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Nein. Nein. Nein, das ist, der Stuhlgang ist normal. Und haben Sie Fieber? Nein, aber habe ich nicht, nein. Und, ja, haben Sie Übelkeit? Haben Manchmal habe ich so eine leichte Übelkeit. Ganz wenig. Und haben Sie nicht Erbrechen? Ja. Haben Sie nicht Erbrochen? Erbrechen habe ich nicht. Nein, nein, habe ich nicht, nein. Und können Sie, ja, Sie haben erwähnt, eine krampfartige Attacke oder krampfartige Schmerzen. Ja. Ja. Und, sind die Schmerzen immer schlimmer geworden oder? Ja, die fangen immer ganz leicht an und werden dann innerhalb von wenigen Stunden werden die ganz heftig. Das stimmt, ja. Haben Sie schon diese Schmerzen erlebt, früher? Ja, ich sage ja, ich habe das seit einigen Monaten schon, aber so schlimm wie jetzt waren sie noch nie. Einige Monate, aber ja. Jetzt ist ganz heftig. Ganz heftig, ja. Waren Sie dafür beim Arzt? Ja, ich war beim Hausarzt. Der hat mich dann zu meiner Frauenärztin geschickt. Aber bisher kam nichts raus. Ja. Ja. Sind Ihre Menstrualzyklus regelmäßig? Ja, da habe ich bisher eigentlich keine Probleme, nein. Und sind Sie sicher, dass derzeit haben Sie nicht Schwangerschaft? Nein, ich bin nicht schwanger, nein. Ich wohne im Moment alleine, ich habe keinen Partner. Okay. Haben Sie beim Wasserlassen Probleme? Nein, ich habe vor einer Woche mal ein leichtes Brennen gehabt, aber das ist wieder weg. Wie ist Ihr Appetit? Also der Appetit ist gut, da habe ich keine Probleme. Ich habe Hunger, ich kann essen. Aber jetzt, wenn die Schmerzen da sind, dann habe ich Angst zu essen, weil ich denke, dass die Schmerzen dann schlimmer werden. Aber eigentlich hat es damit... Ja, Sie sollen nicht am schlimmsten denken. Wir gucken. Und haben Sie in der letzten Zeit Apodas zugenommen? Nein, das Gewicht ist immer gleich geblieben. Haben Sie Nachtschweiß? Nein, also ich kann sehr gut schlafen, da habe ich jetzt kein Problem. Kein Problem, okay. Und ist Ihnen schwindelig? Nein, schwindelig ist mir auch nicht, nein. Okay. Haben Sie Husten, Brustschmerzen oder irgendwohin andere Körperteilschmerzen? Die Luft und die Lunge ist eigentlich in Ordnung. Da habe ich eigentlich keine Probleme. Okay, gut. Und haben Sie vor Erkrankungen oder chronische Krankheiten? An sich jetzt nicht. Ich habe eine leichte Schilddrüsenunterfunktion und nehme deswegen auch Schilddrüsentabletten. Da bin ich immer in der Kontrolle und mein Hausarzt sagt, das ist alles in Ordnung bisher. Gut. Haben Sie andere Krankheiten? Nein, nein, nein. Okay. Nehmen Sie regelmäßig L-Tyroxin? Wie viel Milligramm nehmen Sie? 75. L-Tyroxin 75. Ja, L-Tyroxin. Nur morgen vor der Frühstück. Ja, genau. Ja, gut. Und wurden Sie schon operiert? Ich habe mal als Kind Mandeln sind bei mir rausoperiert worden. Aber ansonsten habe ich keine Operation bisher. Keine Depression und keine anderen Krankheiten. Ja. Und haben Sie Allergie? Ich habe eine Pollenallergie und ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Wie reagieren Sie auf diese Allergie? Ich bekomme Hautausschlag und dann ist auch Luftnot dabei. Ein Juckreiz am ganzen Körper fängt dann an. Okay. Ich habe verstanden. Haben Sie Unverträglichkeit gegen Lebensmittel oder? Nö, also bisher habe ich eigentlich alles sehr gut vertragen. Ja, sehr schön. Und rauchen Sie? Nein. Trinken Sie Alkohol? Eigentlich nicht, aber ab und zu mal ja. Wenn ein Fest oder eine Feier ist, dann trinke ich mal ein Glas Wein, aber ansonsten nicht. Sonst nicht gut. Und das ist eine Routinefrage. Haben Sie schon Drogen probiert? Drogen? Ach so, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Das ist eine Routinefrage, nicht persönlich. Okay, gut. Und waren Sie schon im Ausland? Ja, immer wieder mal. Wir waren verreist in verschiedene Länder, ja. Aber in der letzten Zeit waren Sie... Oh, nee, seit einem Jahr jetzt nicht, nein. Wurden Sie schon gegen Corona vollständig geimpft? Ja, ich bin auch schon geboostert, ja. Okay. Und sind Ihre Eltern am Leben? Ja, sie leben noch. Ja, ja. Denen gut. Und gut. Haben Sie chronische Krankheiten, wie ich wissen sollte, zum Beispiel Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit? Also mein Vater hat hohen Blutdruck, das stimmt. Er nimmt auch Medikamente, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Kein Problem, Mutter. Meine Mutter, die hatte mal vor ein, zwei Jahren wohl so einen fraglichen Diabetes, aber die hat eine Diät gemacht und jetzt geht es ihr gut. Also sie nimmt auch keine Medikamente. Sehr gut. Haben Sie Geschwister? Ich habe noch eine Schwester, ja. Ist sie gesund? Sie ist gesund, sie ist topfit, sie ist eine Sportlerin, ja. Sehr gut. Und Sie haben erwähnt, Sie sind nicht verheiratet, ledig Ja. und leben alleine Ja. und kein Kind. Ich glaube, Sie Nein. haben kein Kind. Kinder habe ich nicht. Ja. Und was ist Ihr Beruf? Ich bin Anwältin. Anwalt. Anwalt, ja. Okay, gut. Sie haben gesagt, also Ihre Menstruationszyklus ist regelmäßig, aber haben Sie Schmerzen während der Menstruationszyklus? Ach so, während der Regel meinen Sie? Ja, manchmal, aber die habe ich eigentlich relativ gut im Griff. Da nehme ich manchmal Paracetamol, wenn es nötig ist. Aber ansonsten habe ich da keine Probleme. Und haben Sie in der Arbeit sehr stressig oder im Leben? Ja, das ist natürlich schon sehr stressig, aber es ist jetzt nicht mehr oder weniger als sonst. Ich denke nicht, dass die Probleme jetzt durch die Arbeit kommen. Ich arbeite sehr gerne. Mir macht die Arbeit Spaß. Sehr schön. Aber ich fühle das jetzt nicht als großen Stress. Ja, Frau Weingärtner, Entschuldigung. Ich habe für mich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen? Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Doktor. Was denken Sie, was ist wichtig? Ja, Ich weiß, was da diese immer wieder diese Schmerzen. Aber was wollen Sie jetzt noch tun? sollen Sie nicht Sorge machen, aber jetzt kann ich nicht mehr sagen. Zuerst muss ich körperlich untersuchen und einige diagnostische Untersuchungen durchführen. Danach Okay. könnte ich dazu mehr sagen. Aber es kann sein, Sie haben eine Darmentzündung Ah, okay. oder ja Darmentzündung. Oder Sie haben schon erlebt, aber Sie auch Schafarztkirche, rechten oder ja, Blinddarmentzündung kann es sein. Ich meine, das sind dann. Aber ich habe gesagt, zuerst muss ich körperlich untersuchen und Okay. diagnostische Maßnahmen durchführen, kann ich etwas sagen. Aber haben Sie jetzt im Moment dann sehr starke Schmerzen? Ja, im Moment ist es schlimm. Also wenn Sie ein Schmerzmedikament haben, wäre Ja, ich. soll ich körperlich untersuchen, sofort machen? Danach kann ich natürlich Schmerztablette geben. Oh, das Aber wäre sehr lieb. jetzt kann ich nicht geben, weil ich kann ich bestimmte Diagnose nicht stelle. Dann würde ich Sie bitten, beeilen Sie sich bitte, weil die Schmerzen sind schon sehr, sehr stark. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Bitte kommen. Dankeschön, Herr Doktor. Gerne. Sehr gut, das war sehr gut, Herr Doktor. Wunderbar. Gut, wollen Sie gleich die Übergabe an den Oberarzt machen, oder? Oder andere Kollegen haben Fragen. Das machen wir vielleicht am Schluss, wenn es Ihnen recht ist, oder? Oder haben die Kollegen direkt eine Frage im Moment zu dieser Anamnese? Und die Kolleginnen? Ja, Kolleginnen und Kollegen. Haben wir etwas vergessen oder hat der Herr Doktor etwas vergessen? Natürlich. Haben Sie Blähungen? Blähungen? Ja, Blähungen. Ja, ich habe das schon das Gefühl, dass der Bauch etwas aufgedunsen ist oder aufgebläht ist. Ja. Und ich merke auch, die Winde gehen etwas vermehrt ab. Das stimmt, ja. Essen Sie letzte Zeit im Restaurant oder aus Lebensmitteln? Nein, also ich koche meistens selber und ich achte darauf, dass es auch immer gesund ist und dass ich immer frische Nahrungsmittel und Gemüse habe. Also ich esse überwiegend zu Hause. Okay, dann machen Okay. wir, Doktor. Ja, Herr Oberarzt, haben Sie Zeit? Ich möchte Ihnen eine Patientin vorstellen. Ja, bitte, gerne, freut mich sehr. Bitte schön, Herr Doktor. Ja, Frau Julia Weingärtner ist eine 36-jährige Patientin. Die Patientin stellte sich bei uns wegen seit einer Woche aufgetretener, krampfartiger und zunehmender Unterbauchschmerzen vor. Und die Schmerzen, ja, die Patientin gab an, dass die Schmerzen im Lauf der Zeit immer schlimmer geworden. Es gab kein bestimmter Auslöser und die Schmerzen ist rezidivierende sei die Schmerzen seien ja rezidivierender Schmerzen aber die Schmerzen sei gestern sehr stark Sehr stark gewesen, sehr ja. stark gewesen und die Schmerzintensität liege auf einer Skala 7 bis 8, bei 7 bis 8 die Schmerzen strahlen ganzen Unterbauch und auch rechte Seite aus, in die rechte Seite aus. Die Patientin oder Durchfall, Verstopfung, Erbrechen wurden verneint. Und die Patientin klagt über nur weniger Übelkeit. Ja, wenig Übelkeit und die Patienten habe diese Schmerzen wie leichte vor einem Monat erlebt und sie sei Hausarzt gewesen und auch Gynäkologin gewesen, aber alles war unauffällig und kein Befund. Ah ja, okay. Kein Befund. Und die Patientin habe gut die Patientin hat gut Appetit und kein die vegetative Anamnese ist unauffällig. Und die Patientin habe nur ihre Menstruationszyklus sei auch regelmäßig. Und sie sei nicht Schwangerschaft im momentan. Sie sei nicht schwanger oder sie habe keine Nein, sie Schwangerschaft. habe keine Schwangerschaft. Und der Patient leidet an Hypothyreose und sie nimmt regelmäßig Atropin 75 Milligramm jeden Tag. Nicht Milligramm, Mikro. Mikrogramm. Mikrogramm. Und sie wurde die Patientin sei wegen ja sie, die Patientin wurde tonsillektomiert Ja, sehr gut. als Kind Ah, okay. ja tonsillektomiert und sie habe Pollenallergie und Erdnüsseallergie und Allergie o yüzden sich Exanthem und Dyspnöe und Pruritis. Okay. Die Patientin ist nicht Raucherin. Sie trinke gelegentlich nur fest oder am Wochenende ein Glas Wein. Sie wurde gegen Corona vollständig geimpft. Ihr Vater leider hat arterielle Hypertonie und ihre Mutter leider an Diabetes mellitus mit Diät eingestellt. Ihre Schwester ist gesund. Sie haben nur eine Schwester. Und sie sei ledig, sie lebe alleine, sie ist Anwältin. Anwältin, oder? Anwältin. Anwältin. Mhm. Ja, sie ist nicht viel stressig in der Arbeit. Ja. Nicht viel bei der Arbeit. Ja, bei der Arbeit, ja. Bei der, mhm. bei der Arbeit. Und auf dieser anamnestischen Angaben. Ja, was glauben Sie? Bedeuten am ersten Covidis Open ein Monat Colitis das, Sie deuten auf eine Colitis, okay. Colitis, ja, Colitis hin. Genau, welche Art auch immer. Colitis in Arztdifferentialdiagnosen. Kommen, ja, kommen Appendicitis. Ja, sehr gut. Ja, und oder Cystitis. Cystitis, jawohl. Ja, Cystitis. Und ja, Cystitis und oder irritable colon. Kolon irritabel in Betracht. Kolon irritabel natürlich. Was kann gynäkologisch trotzdem sein, wenn es unauffällig war, aber vielleicht doch noch? Ja. Adnexitis vielleicht? Adnexitis, ja, es kann genau. sein. Oder over, ja, Eichstockruptur. Genau, eine Ruptur. Eichstockruptur. Ja, natürlich. Woran muss man vielleicht eine Differentialdiagnose noch? Unterbauchschmerzen oder krampfartige Unterbauchschmerzen mit Ausstrahlung in die Leiste. Was kann das noch sein? Rechte und Seite. Es kommt von der Niere, geht runter. Ah, Urolithiasis. Vielleicht hat sie doch ja, Stein. Urolithiasis, ja. Genau. Gynäkologisch Endometriosis. Ja, gynäkologische Endometriosis. Genau. Auch in Betracht, natürlich. Pankreatitis denke ich weniger, weil sie trinkt keine. Ich glaube nicht Pankreatitis. Keine Vorerkrankungen, mhm. Andere Erkrankungen oder Medikamente hat sie jetzt nicht. Mhm. Ja. Und nicht Alkohol, viel Alkohol. Urinaltorsion kann natürlich auch sein, klar. Also ja, ja. Jegliche gynäkologische Möglichkeiten. Ich denke, das aber ich habe besonders gefragt, gynäkologische Anamnese. Sie hat mir gesagt, letzten Monat hat sie Gynäkologen besucht. Und zur weiteren Abklärung meiner Verdachtdiagnose empfehle ich die folgende diagnostische Maßnahmen. Zuerst muss ich körperlich untersuchen. Laborabnahme, ja. Entzündungsparameter, Parameter, Blutbild, auch Leberfunktion, Nierenfunktion, Urinstatus. Ja, sehr gut. Ja, Urinstatus, Urinkultur durchführen oder bestimmen. Auch natürlich mhm. muss ich Abdomensonographie durchführen. Ja, sehr gut. Und natürlich Abdomen-Röntgen-Aufnahme. Abdomen-Röntgen-Aufnahme. Okay, ja. Machen. Durchführen und gegebenenfalls Abdomen CT kann es sein. Na, und nochmal eine Vorstellung bei dem Gynäkologen auf jeden Fall, will ich trotzdem ja, machen. Ja, natürlich. Mhm. Sehr gut. Anamnese. Ja. Das war gut. Sie haben an viele Differentialdiagnosen gedacht, haben auch sehr gute Fragen gestellt. Und von daher denke ich, war das in Ordnung. Sie machen das sehr gut. Wann ist Ihre Prüfung? 17. Februar. 2 Wochen später habe ich. 2 Wochen, sehr gut. Ah, ich glaube schon, dass es klappt. Ne? Das hört sich schon mal ganz gut an. Ja, ich hoffe. Ja. Du hast in der Woche. Inshallah. Haben die anderen Kollegen oder Kolleginnen noch Fragen? Im Moment keine Frage. Also das ist wirklich eine Patientin. Ich glaube, wir können jetzt die Aufnahme stoppen. Das ist wirklich eine Patientin, die ist im Moment bei mir. Ich weiß jetzt auch nicht, was sie hat. Also sie hat ein MRT vom Bauch bekommen von den Gynäkologen, war alles unauffällig. Keine Endometriose, keine Ovariatorsion, keine gynäkologische Erkrankungen. Ja. Ich bin auch mehr in Richtung Darm und habe jetzt empfohlen, dass man Abführmittel gibt, dass sie trotzdem mal etwas besseren Stuhlgang bekommt und eine Magen- und Darmspiegelung. Und die Frage wäre, ob sie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, wie Colitis ulcerosa oder Crohn ausschließt. Und da muss man halt gucken, ja. Natürlich. Aber können wir Colon irritable nicht denken, ich glaube. Das ist der erste Attacke, sie hat nicht viel Stress und nicht Durchfall. Ja. Das ist richtig, Colon irritabile, also das Reizdarmsyndrom kann sich sehr unterschiedlich projizieren oder zeigen. Das kann durch Schmerzen haben, das kann auch meistens ist es ein Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung. Ja, Verstopfung und Durchfall. Psychisch auffällig im Patienten natürlich noch mehr vorhanden. Aber trotzdem muss man natürlich auch daran denken, das stimmt. Natürlich, ja. Sehr gut. So, was sind Sie für ein Facharzt, Herr Doktor? Sie sind Facharzt für? Ich bin, ja. Welche Fachrichtung? Wir haben gesprochen, ich bin Endokrinologen. Endokrinologen. Endokrinologe, ich hatte es nicht mehr ganz. Alper, mein Name ist Alper, hier Mehmet Yeşilçam, aber Alper, ich bin Alper. Wir haben telefoniert, Mann, aber nicht face to face. Große Endokrinologe, jawohl. Endokrinologe. Genau. Und ja. Okay, gut, ich glaube, die anderen haben keine Fragen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich bedanke die Beteiligung. 30 Kollegen heute, das ist sehr gut. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Herr Doktor. Sie sagen mir Bescheid, wenn Sie bestanden haben, inshallah. İmâ inşallah. Dua edin. Abi cümlete iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.